Der Kolonnenweg schwingt ins Tal, aus Wald quillt Wiese. Wir sehen Zäune und wir sehen einen Wachturm, die üblichen Grenzfragmente. Und wir treten näher. Wir befinden uns in der Mahn- und Gedenkstätte Behrungen und gleichzeitig im Deutsch-Deutschen Freilandmuseum. Bei diesem Kulturdenkmal handelt es sich selbstverständlich um eine Mahn- und Kulturstätte Europas der Bundesrepublik Deutschland und um ausgewiesenes Natur- und Kulturerbe. Darüber hinaus ist dies hier nicht nur ein Flächenkulturdenkmal des Freistaates Thüringen, sondern auch ein länderübergreifendes Kulturdenkmal zur deutschen Teilung. Außerdem ist es auch ein Naturschutzgebiet, ferner eine Fledermausschutzzone, gar ein archäologisches Bodendenkmal des Freistaates Thüringen und gehört zusätzlich zum Natur- und Umwelterbe des Europafonds. Schön, dass es für alles ein Schild gibt.